welcher Stadt will ich leben? Nicht erleben, will ich leben, nicht erleben. Nicht erleben, keine reiche Schwelle sehen, will nicht erleben, keine Fette Säure sehen, ich leben, will ich leben, nicht erleben, will ich leben. Will ich leben in Faschistenstadt, will ich leben in Verbrecherstadt, will ich leben, nicht erleben, will ich leben. Ich erlebe!